hört mal zu. Ihr wart ne Burner-Crew, ihr stört den Crew. Beides gehört dazu, wie Wachstum zum Börsenboom. So ging's halt weiter, wir wollten immer dabei sein. Keiner da, dann ließ ich mich allein treiben. Zu den Typen, die mir in Reim zeigen, wie dicke Breitseiten in allen Einzelheiten. Für mich die heiligen Dreifaltigkeiten, die in Sachen Raps nur Einser schreiben. Ihren Scheiß nicht beiden, auch nicht in eisigen Zeiten. Sie wussten nicht, dass sie mir damals schon was beibrachten. Vom Wegen niemals einpacken, Untergrund ehren und sich nicht auf Majors einlassen. Man muss sich frei schaffen. Ich liebte es, den diebsten Shit. Jeder Track ein Riesenhit und auf jedem miesen Diss kann meistens die Antwort kommen, wir verschieben es. Die ganze Chose war halt übertrieben dick. Ich hab euch oft gelauscht, euer Zeug gekauft, dann mein Kopf im Rausch. Ich hab mich so gefreut wie aus dem Osten raus. Doch dann kam vor euch die Frage, wie sieht es mit den Kosten aus? Ihr gabt euren Posten auf, für mich blickout, als ob ich vor'n Pfosten lauf. Ich konnt's nicht glauben, die Platte war draußen, unterschrieben für 500.000 und die erste dicke Maxi am Laufen. Alle waren's kaufen, direkt mal nachpressen. Der Shit war nicht mehr wie früher, schlug die Tür und dann nur noch da gesessen. Jede Einsicht, die ändert dich. Jedes Feindbild verändert sich. Wenn alles reichlich geändert ist und du's nicht mehr willst, ey, das ändert nichts, es ändert nichts. Jede Erfahrung verändert dich. Jede Erwartung, die ändert dich. Wenn alles sagt, so geändert ist und du's anders willst, yo, das ändert nichts, es ändert nichts, es ändert nichts. Ich traue oft Zeiten hinterher, was kommt, ist immer schwer. Doch wir sind keine Kinder mehr. Wir müssen uns der Verantwortung stellen, mit Verstand die Ordnung wählen, die uns zum Leben fehlt. Und sich selbst zu schaffen, wie Gott uns nach seinem Ebenbild. Wenn du deine eigenen Fäden willst, dann hoffe ich, dass du vorher deinen Schädel füllst. Damit du danach nicht überrascht bist, dass alles nur noch assig und nicht mehr überdacht ist. Du fühlst dich wie immer auf Nachtschicht und nur noch, wenn das Maul verpappt ist, ist klar Schiff. Also überleg mal, ich weiß, wovon ich rede. Runter mit der Drehzahl, du bist keine Rakete. Mach dir ernsthaft Gedanken, wie's weitergeht, bevor du ferntags im Wanken des Eifer lebst und dann noch eher schwachen Ganzen der Reiz dann fehlt. Doch dann ist eh zu spät für einen anderen Weg. Da hilft auch kein Gebet, egal an wen es geht. Denn das System besteht, das deine Seele prägt. Also reiß dich los und treff deine Entscheidung. Doch bist du einsichtslos, betreff deine Erscheinung, dann weiß ich, dass der Feind dich holt. Besser, dass dich eifrig suchst, noch bevor deine Entgleisung. Denn noch bevor du in deinem Leben einen Schritt wagst und du nicht sicher Bild bleibt trotzdem nicht stehen wie Litfaß. Jede Einsicht, die ändert dich. Jedes Feindbild verändert sich. Wenn alles reichlich geändert ist und du's nicht mehr willst, ey, das ändert nichts, es ändert nichts. Jede Erfahrung verändert dich. Jede Erwartung, die ändert dich. Wenn alles arg so geändert ist und du's anders willst, yo, das ändert nichts, es ändert nichts. Viele glaubten, es wär so einfach nur einmal, als sie durch ihre Irre schauten auf diesen Feinstahl. Heute geht's mir so dreckig in meinem Kopf, nur Acid, ich glaub, ich probier's mal. Aber mindestens vier Bar, ich mein's nicht theatral. Es gibt auch keine Wiederwahl, wenn dieses eine Mal dann richtig. Er setzt sich auf den Teppich, macht sich dann fertig, Ärmel hoch, sagt noch schwer betont, dass er sich sein Wissen aus dem Fernsehen holt und genau weiß, wie's geht. Gefresste Faust, dick die Wehen, dann setz ich einen Schlauch, um ihn in den Oberarm zu legen, um alles voran mal zu überlegen. Stimmt es, dass es geiler ist als ein Orgasmus? Klar, ein feinster Trip ist reinster Shit, so dass immer einer nach muss. Aber den Satz hat er wohl nicht so ganz verstanden. Ist er überhaupt gehörend vorhanden oder hat es nur getan, weil alle um ihn rumstanden? Er hat sie ernst geguckt, die Haltung eher geduckt und dann kam der erste Schuss. Jede Einsicht, die ändert dich. Jedes Feindbild verändert sich. Wenn alles reichlich geändert ist und du's nicht mehr willst, ey, das ändert nichts, es ändert nichts. Jede Erfahrung verändert dich. Jede Erwartung verändert sich. Wenn alles arg so geändert ist und du's anders willst, yo, das ändert nichts, es ändert nichts, es ändert nichts.